In der Menge, in den Arm des Schlachtergesellen Berkemeier eingehängt, ist Buddenbrooks Küchenmagd Trine zu sehen, die sich mit ihrem Freund dem Auftrieb angeschlossen hat. Lüt, was ist das nur bloß für dumm Tüch, was ihr da anstellt? Das ist kein dumm Tüch, Herr Konsul. Du kommt eine andere Ordnung in die Sorg. Geht nach Hus, stört ihr nicht die Ordnung. Nicht mal die Lampen sind angezündet. Das geht doch nur zu weit mit der Revolution. Revolution ist überall. In Berlin, in Paris. Da erkennt der Konsul auch Kurl Smolt, sein Faktotum aus der Mengstraße, in der ersten Reihe der Demonstrierenden. Kurl Smolt, was wollt ihr nur eigentlich? Nur sagen Sie denn mal. Tja, Herr Konsul, ich sag mal bloß, die Lüt wollen nur eine Republik. Ah, hör du, Teleskop. Sie haben ja schon einen. Je, Herr Konsul, den wollt ihr vielleicht noch eine. Das ist ja nicht zu machen! Einige der Umstehenden, die es besser wissen, beginnen schwerfällig und herzlich zu lachen. Und obgleich die wenigsten die Antwort Kurl Smolts verstanden haben, pflanzt diese Heiterkeit sich fort, bis die ganze Menge der Republikaner breit und gutmütig lacht. Trine? Man fängt an, sich in der allerbesten Laune zu zerstreuen. Trine, ich sage das nur einmal. Ohne meine Erlaubnis, das Haus zu verlassen und sich dann, wer weiß, wo herumzutreiben, das dulde ich nicht. Die Konsulin ist überaus verärgert. Aufruhr hin oder her. Trine hat die unumstößlichen Gesetze gebrochen, die nun einmal für das Personal gelten. Das gehört sich nicht. Trine aber wird nun vollends aufsässig. Offenbar hat sie da vorhin, als sie in der revolutionären Menge stand, etwas missverstanden oder überhaupt die Ideen ihres Freundes, des Schlachtergesellen Berkemeier mit der blutigen Schürze, allzu wörtlich genommen. Sie stemmt die nackten Arme in die Hüften. Warten Sie mal bloß, Frau Konsulin. Das dauert nicht mehr lang, dann kommt eine andere Ordnung in die Sack. Eine andere Ordnung? Ja. Dann sit ich da auf dem Sofa. In siedenden Glied. Und sie bedienen mich denn. Ich bediene dich. Dabei hat sie sich gleichsam probeweise schon einmal auf das steiflehnige, mit rotem Damast bezogene Sofa plumpsen lassen. Steigt mir doch gut, oder? Und greift auch gleich zum Gebäck in der silbernen Schale. Die Konsulin ist von dem Anblick ebenso verwirrt und empört wie von den ungeheuerlichen Sätzen. Hoch, Trine, hoch. Sofort hoch und raus hier. Wir verzichten auf deine Dienste. Wissen Sie was? Ich sag immer was. Dann ist nämlich Schluss mit Schokoladeton, Frühstück in Morgenmantel. Und faul in sie ne Bettenpuppen. Ha! Nachdem der Konsul mehrere Händedrücke entgegengenommen hat, die ihn zu seinem Erfolge beglückwünschen, begibt er sich ohne Verzug zu seinem Schwiegervater, um ihn, dessen Stimmung sich nicht gebessert hat, nach diesem aufreibenden Tag zurück in sein Haus zu begleiten. Küche, los! Lebrecht Kröger sitzt, die Wagendecke über den Knien zur Rechten des Konsuls, während die majestätische Kalesche durch die Straßen rollt, in denen es lebhafter zugeht als sonst an einem Sonntagabend. Augenscheinlich herrscht Feststimmung. Das Volk, entzückt über den glücklichen Verlauf der Revolution, zieht wohlgelaunt umher. Es wird sogar gesungen. Dieses Pack! Gleich sind Sie zu Hause, Vater. Als der Wagen eine Ansammlung lärmender und vergnügter Gassenjungen passiert, geschieht plötzlich etwas Erschreckendes. Ein Stein fliegt durch das offene Fenster herein. Es ist ein ganz harmloser Feldstein, kaum von der Größe eines Hühnereis, sicherlich nicht böse gemeint und wahrscheinlich gar nicht nach dem Wagen gezielt. Lautlos kommt er durchs Fenster herein, prallt gegen Lebrecht Krögers Kopf und rollt an der Felldecke hinab. Einige Zeit darauf trägt der Konsul bedachtsam, die Feder mehrmals zu nachdenklicher Pause absetzend, in die Chronik der Familie Buddenbrook folgende Sätze ein. Im Unruhejahr 1848 starb der verehrte Vater meiner über alles geliebten Frau Betsy in seinem 81. Jahr. Mein Sohn Christian ist im Auftrag seines Prinzipals Mr. Richardson von London nach Valparaiso gereist. Er wird in dem bedeutenden Hafen am Pazifik den Welthandel mit Amerika und Ostindien kennenlernen. Ein Bankrott in Bremen, Gebrüder Westphal, hat unser Haus in den Grundfesten erschüttert. Musik Rostocker Orden, 175 Brief, Brief, La Plata, 70 Brief, 155 59 Geld, 59 Geld, 70 Geld, 51, 71 Geld, 54, wie viel mal? Auf der Lübecker Börse macht die Nachricht bald die Runde. Buddenbrook hat eine große Menge Getreide auf Wechsel an die Firma Westphal in Bremen geliefert. Der Wechsel ist geplatzt. Nicht als Obdeckung fehlte. Die Firma Buddenbrook hat zeigen können, was sie vermag, und den Verlust sofort ohne Zögern und Verlegenheit ausgeglichen. Dies aber ist kein Hindernis dafür, dass der Konsul die Zurückhaltung, die plötzliche Kälte, das kaum verhohlene Misstrauen und die Schadenfreude auszukosten bekommt, welche eine solche Schwächung des Betriebskapitals bei den Banken und auch bei den Geschäftsfreunden hervorzurufen pflegt. Hinter dem Rücken des Konsuls werden die genauen Zahlen weitergereicht. Der Makler Gosch erklärt es gerade Hinrich und Hermann Hagenström. Es handelt sich um 80.000 Courantmark auf einem Brett. Wie man hört, ist der Schwiegersohn in Hamburg ziemlich klamm. So steht es. Ja, ja. Und schlimmer. Bankier Kesselmeier kündigt Herrn Grünlich die Kredite.